D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Die weiblichen Singles unter euch, erst recht die, die bei Tinder unterwegs sind, die können wahrscheinlich ein Liedchen davon singen, über das wir jetzt reden. Martina Schulte, unsere Netzreporterin heute und ich. Es geht um sogenannte Dickpics, also Fotos von Penissen, von Schwänzen, die die Runde machen, gern auch mal als Anlache. Es geht um Balzverhalten 2.0. Der Angeflirteten wird ein mehr oder minder geschmackvolles Foto eines Penises zugeschickt. Das ist so tatsächlich 2015. Mir war es gar nicht so klar, aber man läuft diesen Bildern dann tatsächlich wohl häufiger über den Weg. Wer heute was auf sich hält, macht sowas nicht selbst, sondern geht zu einer professionellen Dick-Pick-Fotografin, Martina. So sieht's aus. Ich habe eine Frau im Netz gefunden, die das beruflich macht. Das ist die Irano-Kanadierin Soraya Dulbas aus New York mit ihrer Dicture Gallery. Falls ihr wissen wollt, wo ihr das finden könnt, im Netz zu finden unter picturegallery.com. Und Soraya hat aus der banalen Penisfotografiererei, wie sie es dem New Yorker erzählt hat, nicht nur einen ziemlich amtlichen Lebensunterhalt gemacht, sondern sie hat es sogar bis in die Kunstwelt geschafft. Back when I was single, I would get a ton of dick pics and my friends would also get sie them. Und ihre New Yorker Single-Freundinnen haben halt immer eine Menge Dickpics bekommen, sagt Soraya, und die haben die sich gegenseitig gezeigt und sie dachte so, hey, das geht doch besser. Das müsste man einfach mal mit einer professionellen Kamera machen. Und das hat sie dann tatsächlich auch einfach gemacht. Genau, aber sie wollte nicht einfach nur Dickpics machen, ne, mit der üblichen, wie zufällig rumliegenden, dreckigen Socke daneben, sondern eben sie wollte was machen, was eher so in die Richtung arty geht, also so wie es auf ihrer Webseite eben heißt, not your regular Dickpics, sondern Dickpics with a twist. Und sie sagt, sie habe einen künstlerischen Ansatz für diese, Zitat, normalerweise verführerische Dating-Taktik gefunden und die Idee dazu kam ihr beim Einkaufen. I was walking to a Walmart and I saw a couple of dolls. Also sie war im Walmart und sie sah halt so Puppenkleider und da kam ihr die Idee, den Dicks Puppenkleider anzuziehen und somit lustige Dick-Personalities zu kreieren. Und ihre Freundinnen, das waren dann ihre ersten Kunden, die haben dann ihre Boyfriends oder ihre Dates zu ihr geschleppt, zur Dick-Picture-Fotografie und das war eigentlich sozusagen die Grundlage ihres Geschäfts. Ich habe eben voller Begeisterung mir schon diese ersten Bilder von diesen Teilen angeschaut und habe dadurch fast hier die Sendung, vergessen. Also sie stellt ganz gerne so berühmte Personen der Geschichte oder auch der zeitgenössischen Geschichte nach, also von Napoleon bis Stalin und Donald Trump und ja, hauptsächlich, also im Mittelpunkt steht schon immer die Eichel, muss man sagen. Auf jeden Fall, die Eichel ist der Kopf. Ja? Also ich mag gerne Mussolini und Stalin, also einfach weil die so skurril aussehen. Aber ich glaube, mein Liebling hier ist Rod Burner, der nicht nur eine coole rote Hippie-Rockstar-Lammfell-Lederjacke trägt, wo oben natürlich dann die Eichel rausguckt und eben auf der Eichel auch die Sonnenbrille. Und dann hat er eben noch so eine fette goldene Hip-Hop-Chain um. Sieht doch schon irgendwie nicht schlecht aus. Sieht ziemlich gut aus. Am Ende muss man sich wahrscheinlich selber angucken. Ich sag's einfach nochmal, picturegallery.com, also statt Picture Gallery ein D am Anfang. Und wir haben es schon gesagt, also Soraya hat tatsächlich den Sprung in die Kunstwelt geschafft mit diesen Fotos. Ah ja, sie hat nicht nur ihre eigene Galerie, also online im Netz, auch offline. Und letztere, die sahen nicht gerade klein und billig aus. Das war echt ein ziemlich fettes Ding. Und sie zieht auch über die Kunstmessen, war jetzt gerade auf der Art Basel Miami Beach. Und ja, It was a huge opportunity for me to get my work in front of a much bigger audience. Und sie hat ihre Dickpics also gerade da ausgestellt und sie sagt, sie hätte nie gedacht, vor zwei Jahren, als sie anfing, dass sie mal $10,000 für eines ihrer Dickpic Limited Edition Prints verlangen würde. Sie verkauft auch mittlerweile Dickpic Kaffeetassen und Dickpic Kalender. Das gibt's ja nicht. Also sie macht einfach Geld damit, was andere Leute einfach so bei Tinder oder auf irgendwelchen Dating-Plattformen rumschicken. Ja, und sie Penisse. Sagt, genau, und sie sagt halt zum Schluss in diesem O-Ton, sagt sie, surprising and very delightful that people like dick on things. Und ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Da können wir uns nichts Besseres mehr einfallen lassen, oder? Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. picturegallery.com, wenn ihr einen schönen Morgen haben wollt. Müsli oder Kippe oder eben Picture Gallery. 7.13 Uhr. Danke, Martina Schulte. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?